Dunja hatte das Angebot Svidrigailovs stark überrascht. Sie stand die ganze Zeit da, wie in Gedanken versunken. »Er hat irgendetwas Schreckliches im Sinn«, sagte sie fast flüsternd und beinahe schaudernd. Raskolnikow bemerkte diese maßlose Furcht. »Ich glaube, ich werde ihn noch öfters sehen müssen«, sagte er zu Dunja. »Wir wollen ihn beobachten. Ich werde ihn schon finden«, rief Rasumichin energisch. »Ich will mein Auge nicht von ihm lassen. Rodja hat es mir erlaubt. Er hat mir selbst vorhin gesagt, beschütze die Schwester. Wollen Sie es mir auch erlauben, Avdotja Romanowna?« Dunja lächelte und reichte ihm die Hand, aber die Sorge wich nicht von ihrem Gesicht. Pulcheria Alexandrowna blickte sie schüchtern an. Die 3000 Rubel hatten ihr sichtlich das Herz erleichtert. Nach einer Viertelstunde waren alle in lebhaftester Unterhaltung. Sogar Raskolnikow hörte einige Zeit aufmerksam zu, obwohl er sich nicht am Gespräch beteiligte. Rasumichin redete in einem fort. »Und warum wollen Sie abreisen?« ergoss er sich mit Wonne in einer begeisterten Rede. »Was wollen Sie dort in Ihrem Städtchen anfangen? Und die Hauptsache ist, hier leben Sie alle zusammen und können sich gegenseitig helfen. Und wie wichtig das ist, das sehen Sie doch selbst ein. So versuchen Sie es doch wenigstens eine Weile. Mich aber nehmen Sie als Ihren Freund und als Gesellschafter dazu. Und ich versichere Sie, wir könnten ein ausgezeichnetes Unternehmen gründen. Hören Sie, ich will Ihnen alles genau erklären. Das ganze Projekt mit allen Details. Schon heute Morgen, als noch nichts vorgefallen war, kam es mir in den Sinn. Sehen Sie, die Sache verhält sich folgendermaßen. Ich habe einen Onkel, ich werde Sie mit ihm bekannt machen. Ein ausgezeichneter und verehrungswürdiger alter Herr. Und dieser Onkel hat ein Vermögen von 1000 Rubel auf der Bank liegen. Er selbst lebt von seiner Pension und leidet keine Not. Fast 2 Jahre quält er mich schon damit, dass ich diese 1000 Rubel für ihn anlegen und ihm 6% Zinsen dafür zahlen soll. Ich weiß auch warum. Er will mir einfach helfen. Im vorigen Jahr aber brauchte ich es nicht. In diesem Jahr jedoch wartete ich bloß auf seine Ankunft und habe mich entschlossen, es anzunehmen. Sie geben dann die anderen 1000 Rubel von Ihren 3000 und sehen Sie, das genügt für den Anfang. Und wir verbünden uns. Aber was machen wir damit?«